Deutschlandfunk. Corso. Kunst und Pop. Und da schauen wir, wie immer mittwochs an dieser Stelle, welche neuen Filme es ab morgen zu sehen gibt. Auch wenn bei Sonnenschein und 30 Grad für die meisten jedenfalls der Besuch in einem dunklen Kinosaal nicht so verlockend ist. Umso mehr denken wir doch mal an das Verführerische im Kino. Da können wir wohlbehalten und geschützt im Sessel in fremde Welten blicken. Ob das die Berge in Afghanistan sind oder ein Haus in Südtirol, in dem die Gestrandeten der Gesellschaft Hilfe und Unterstützung finden, oder ob es das Schwimmbecken ist. Aber hören Sie doch mal selbst. Das Fremde, das Exotische kann sich im Kino zu unserer großen Freude und zu unserem Vergnügen in vielerlei Gestalt verbergen. Synchronschwimmen von Männern. Bitte? Von Männern? Halte den Kopf gerade über der Wasseroberfläche. Eric, das Zahlengenie, Steuerberater bei einer Kanzlei in der Finanzmetropole London. Wie geht's den vielen Zahlen? Sie verhindern das Chaos. Eric in Oliver Parkers Film Swimming with Men ist gelangweilt vom Job und glaubt, seine Frau betrügt ihn. Midlife oder wo auch immer zeitlich zu situierende Krise. Auszeit vom Frust findet Eric allein im Hallenbad, wo er eines märchenhaften Tages auf eine siebenköpfige Truppe von männlichen Synchronschwimmern trifft. Allerdings von wegen Synchron. Schließlich nach einigen Ups and Downs landen die 7 plus Eric, wie zu erwarten, bei der Synchronschwimm-WM in Mailand, weil... Du musst wissen, das hier ist nicht irgendein Club. Es ist eine Idee. Ein Protest. Ein Protest. Gegen das Ende der Träume. Und gegen... Gegen die Sinnlosigkeit des Lebens. Gegen das, was es uns geworden ist. Soweit zum Lebensphilosophischen. Dass Swimming with Men nicht nur ein paar Logik, sondern auch ganz offensichtlich einige Konditionslöcher seiner sich um schwimmende Eleganz bemühenden Protagonisten aufzuweisen hat, ändert nichts an diesem. Oliver Parker hat eine erfrischende Variante von Ganz oder gar nicht gedreht, in der die Protagonisten nicht arbeitslos sind, sondern vor allem ungelenk und wenig grazil. Aber fähig zu Freundschaft und Solidarität. Und sie schaffen es, sich von den Zwängen äußeren Scheins freizumachen. Was interessiert nämlich da noch ein Waschbrettbauch? Reine Mathematik, das meiste beruht darauf. Ich bin Buchhalter. Nun gut, das sieht Eric am Ende dann doch ganz anders. Natürlich gewinnen die Herren bei der WM nicht Gold, aber, naja, Märchen? Ja, bitte, dann eben Märchen. Swimming with Men von Oliver Parker, empfehlenswert. Das Fremde, das Exotische, jetzt mit einem Schnitt aus einem Londoner Schwimmbad in ein einsam gelegenes Bergdorf in Afghanistan. Der Kaschmirwolf, erklärt die Stimme des alten Mannes, geht auf zwei Beinen. Und unter seiner Haut, wenn er denn nachts durchs Dorf schleicht, verbirgt sich eine nackte Fee. Mit diesem Bild sind wir in Shabanu Sadats Film Wolf and Sheep sofort hineingezogen in eine reale, wie mythisch aufgeladene Welt in Afghanistan, in der die Jungen und die Mädchen getrennt Schafe und Ziegen hüten. Und wenn sie das nicht richtig machen, wenn der Wolf, der wirkliche, nicht das Fabelwesen, Schafe reißt, dann sind sie verantwortlich und stecken die Prügel ein. Wolf and Sheep erzählt von einem Jungen und einem Mädchen, deren Familien im Dorf Außenseiter sind. Deswegen geben sich Quadrat und Saika auf den Weiden der Schafe und Ziegen gegenseitig Halt, wenn sie spielen oder mit der Schleuder üben, um den Wolf zu vertreiben. Shabanu Sadat erzählt eine anrührende Geschichte über die Kindheit und die Freundschaft in einer Welt, in der das Leben hart und die Landschaft karg, aber gleichzeitig auch von einer strengen Schönheit ist. Wolf and Sheep von Shabanu Sadat, empfehlenswert. Das ist eine Schule fürs Leben, sagt der tunesische Koch Hatem, der in der Wirtschaftskrise seinen festen Job verloren hat. Nun ist er im Haus der Solidarität untergekommen. Hatem sagt, das hier, das ist für ihn ein sechster Kontinent. Dieses große alte Haus am Rand von Brixen in Südtirol, das aussieht wie eine Burg. Eine feste Burg ist unser Halt. Andreas Pilcher porträtiert in seiner Doku Der sechste Kontinent diesen Ort, in dem 50 Menschen ganz unterschiedlicher Herkunft für ein, maximal zwei Jahre leben. Ehemalige Diebe und Alkoholiker, Obdachlose oder Flüchtlinge erzählen in dieser Doku von ihrem Leben. wie auch die Sozialarbeiter, die das Haus der Solidarität leiten und von den Schwierigkeiten berichten, diesen Gestrandeten der Gesellschaft zu helfen, wieder auf die Beine zu kommen. Nach einem Jahr kommt dann so ein wirklich ein massiver Abfall und dann kriegen wir als Hausleitung die massive Watschen oder dann sind wir für alles schuld. Der sechste Kontinent ist ein eindrucksvoller Dokumentarfilm, weil er nahe an den Menschen bleibt und jenseits von Sozialromantik von einem anstrengenden Überlebenskampf erzählt. Wir sehen Erwin, den Ex-Alkoholiker, oder Usman, den afrikanischen Bürgerkriegsflüchtling. Wir sehen, welch entscheidenden, einzigen Halt ihnen das Haus der Solidarität gibt. Der sechste Kontinent ist eine große Erzählung über die Menschlichkeit. Doch solch ein Haus der Solidarität ist bei uns inzwischen vielleicht ein sehr, sehr exotischer Ort der Gesellschaft geworden. Der sechste Kontinent von Andreas Pilcher. Herausragend.